Bereits am Gymnasium in Siebnitz war der Bundespräsident von Demonstranten beleidigt worden. Sie beschimpften ihn als Stasi-Spitzel und Volksverräter. Am Marktplatz und vor dem Rathaus hatten sich weitere Demonstranten versammelt, die sehr lautstark ihren Unmut über den Bundespräsidenten Luft machten. Eine Sprecherin Gauks bestätigte sehr heftige verbale Angriffe auf den Präsidenten. Doch Joachim Gauck ignorierte, wie im Merz in Bautzen, die verbalen Attacken. Auch in Bautzen war Gauck beschimpft worden. Die Polizei ging in Siebnitz gegen die Störer vor, die sich unter Passanten verteilt hatten. Einer der Demonstranten soll sich seiner Festnahme durch die Polizei widersetzt haben. Daraufhin wurde Reizgas eingesetzt. Der Verletzte wurde anschließend von Sanitätern am Ort des Geschehens behandelt. Zudem hat die Polizei von einigen Anwesenden die Personalien aufgenommen. Der Deutsche Wandertag war von dem Geschehen am Rande der Veranstaltung kaum betroffen. Als Schirmherr hatte der Bundespräsident vor dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt die ehrenamtliche Arbeit der Wanderer gewürdigt und für offene Grenzen in Europa geworben.